Und auch Zacharia, als er zu seinem Herrn rief: Mein Herr, lasse mich nicht kinderlos bleiben, und du bist der beste Erbe.